Die Mitglieder der Delegation des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan richteten am 6. September einen Brief an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin unterstrichen sie, auf direkte Initiative des verehrten Marschalls Kim Jong-un und unter seiner sorgfältigen Leitung habe der 9. Kongress des sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung feierlich stattgefunden. Das sei ein großes politisches Ereignis, bei dem die feste Garantie für die Entwicklung der kim-il-sung-istisch-kim-jong-ilistischen Jugendbewegung gegeben und die Würde und Macht des großen jugendstarken Landes von Kim Jong-un wiederum vor aller Welt demonstriert worden sei. Der verehrte Marschall Kim Jong-un, der die koreanischen Jugendlichen, Studenten und Schüler in Japan sehr liebe, habe dafür gesorgt, dass die Delegation des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan am 1. Kongress der Jugend im großen Kim Jong-un-Zeitalter teilnehme. Er habe ihr anstelle der großen Generalissimus Kim Il-sung und Kim Jong-il großes Vertrauen und große Fürsorge wiederholt entgegengebracht und sie auf den Gipfel des Ruhms und Glücks gestellt. Obwohl die Mitglieder der Delegation im fremden Land leben, werden sie mit großer Sehnsucht nach den großen Generalissimusen ihre unvergänglichen Ideen und Verdienste für immer glorifizieren und die Bewegung der koreanischen Jugend in Japan gemäß ihrer Absicht und ihrem Wunsch voller Kraft voranbringen.